Abschnitt 43 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Versöhnung, 6. November 1918. Tore der Freiheit auf, Feinde von gestern, nehmt unsere Hände hin, Brüder und Schwestern. Arbeiter, Bauersmann, Bürger, Soldat, eigenes Schicksal will eigenen Rat, glückliche Ernte will zeitige Saat. Nieder die Grenzen, die uns geschieden, Völkerfreiheit wirke das Band ewiger Freundschaft von Land zu Land, wirke der Völker ewigen Frieden. Ende von Abschnitt 43.